Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Am 28. Juli waren wir zu Gast beim bunten Abend in der Linienstraße. Jeweils am 2. und 4. Dienstag eines Monats beginnt der Abend mit gemütlichem Schlemmen und geht dann über in politische Inputs und Diskussionen und andere kulturelle Events in mensch- und tierfreundlicher Atmosphäre. Diesmal hatte die Kampagne gegen Tierfabriken einen Vortrag vorbereitet. Bevor dieser präsentiert wurde, sprachen wir kurz mit den beiden ReferentInnen. Sie gaben einen Ausblick auf das Ende August stattfindende Aktionscamp gegen Tierfabriken und erzählten, wie sie einen Spitzel aufdecken konnten. Wir sitzen hier in der Linienstraße. Dort findet heute der bunte Abend statt und heute sind zwei Menschen von der Kampagne gegen Tierfabriken hier, nämlich Leo und Karl. Was wollt ihr heute hier vorstellen? Also wir wollen eigentlich heute verschiedene Teile. Zum einen wollen wir unsere Kampagne, die Kampagne gegen Tierfabriken, vorstellen und da drinnen einerseits, was sind unsere inhaltlichen Motivationen, warum finden wir es wichtig, irgendwie auch gegen Schlachtfabriken in Deutschland vorzugehen, neben vielen anderen Themen. Dann wollen wir überhaupt, was machen wir für Aktionsformen, die Kampagne gibt es jetzt seit 5 Jahren, so ein bisschen die Geschichte erzählen. Dann noch auf einen Teil Repression eingehen. Also bei uns in der Kampagne, wir waren sehr viel betroffen von Repressionen, vor allen Dingen dadurch, dass ein Spitzel bei uns eingesetzt war. Und ja, vor allen Dingen wollen wir auch für das diesjährige Aktionscamp gegen Tierfabriken mobilisieren, was Ende August stattfindet. Deswegen sind wir hier. Also die Sache mit dem Spitzel finden, glaube ich, einige ziemlich interessant. Wir können aber, denke ich, hauptsächlich jetzt gerade über das Aktionscamp sprechen. Vielleicht sagt ihr kurz so die Daten des Aktionscamps. Wo findet es statt? Was ist geplant? Ja, also wir planen vom 18. bis 23. August in Balge. Das ist ein kleines Dorf, ungefähr zwischen Bremen und Hannover in Niedersachsen liegt. Dort planen wir ein einwöchiges Aktionscamp, was sich Aktionscamp gegen Tierfabriken nennt. Und dort wollen wir mit vielfältigen Aktionen und Veranstaltungen eigentlich den Ausbau einer Schlachtfabrik verhindern oder Teil des Verhinderns sein, dieses Camp, in dem wir da vor Ort sind und mit vielen kreativen Aktionen gegen diese Schlachtfabrik vorgehen, die Bevölkerung aufklären, verschiedene Partnerunternehmen der Firma irgendwie besuchen, dort Aktionen machen und genau auch mit Infoveranstaltungen und Diskussionsrunden und so weiter auch mit der lokalen Bevölkerung in Kontakt kommen und auch dort Aufklärung betreiben. Ist das das erste Aktionscamp, was dort stattfindet? Nee, also dort vor Ort gab es schon 2 Aktionscamps in den letzten 2 Jahren. Und die waren auch immer sehr erfolgreich. Das ist sehr cool gelaufen, also cooler Kontakt mit den Leuten und mit der Presse. Und immerhin ist die Schlachtfabrik auch immer noch nicht ausgebaut worden. Also die steht da und soll ausgebaut werden. Und das schreiben wir auf jeden Fall auch dem Protest zu. Neben Klageverfahren oder so findet der Ausbau wieder entgegen der eigentlichen Planung immer noch nicht statt. Welche Meinung habt ihr so von der Bevölkerung in der Region wahrgenommen? Was wird an euch herangetragen und welches Feedback habt ihr zu den Camps auch? Ich würde sagen, es ist sehr divers. Also es ist auf jeden Fall, die Schlachtfabrik steht da seit vielen Jahrzehnten. Die Leute waren gewöhnt dran und da hat auch lange Zeit einfach niemand was gegen gesagt. Und deswegen ist es sehr, sehr unterschiedlich. Da wohnen auch viele, die selber Tierhaltung betreiben, die dem Ganzen natürlich erstmal sehr skeptisch entgegenstehen. Was da der große Vorteil ist, dass wir wirklich die regionale Presse sehr auf unserer Seite haben, also dass sie unser Anliegen wirklich für so eine bürgerliche Presse ganz gut rüberbringen können. Und dadurch wird es jetzt jedes Jahr immer mehr. Ich habe das Gefühl, es weicht so ein bisschen auf, dass immer mehr Leute auch, also im Gegensatz zum ersten Jahr, kamen letztes Jahr schon immer mehr Leute aufs Camp und haben sich auch mal mit Leuten zusammengesetzt, so gefragt. Da war sogar der Bürgermeister da und wollte wissen, was aber ein bisschen strange war, was wir da eigentlich machen. Aber es ist so, Es ist immer noch wenig, also der meiste Protest, würde ich sagen, kommt schon noch von außen, aber es ist auch immer mehr vor Ort, ja, was da so langsam im Entstehen ist. Ja. Der bunte Abend richtet sich ja auch explizit an Anarchistinnen. Warum ist euer Thema ein anarchistisches Thema? Okay, also wir verbinden den Kampf gegen Tierfabriken oder gegen Tierausbeutung. Also das ist zum einen Punkt, irgendwie, dass wir sagen, okay, wir richten uns, also dieser Protest kristallisiert sich zwar an riesigen Schlachtfabriken, in dem Fall an eine Hühnerschlachtfabrik von Wiesenhof, einer der größten Tierausbeutungsunternehmen weltweit. Aber inhaltlich richten wir uns durchaus überhaupt gegen die Ausbeutung von Tieren. Wir sind der Meinung, dass gerade in dieser Gesellschaft oder angesichts der stetigen Wachstums der Produktivkräfte es eigentlich überhaupt nicht mehr notwendig ist, Tiere auszubeuten für unsere Interessen oder für die Interessen von Menschen und sie zu essen oder Teile ihrer Körper zu konsumieren. Das ist ein so ein Punkt. Wir verbinden aber auch diesen Widerstand mit einem Widerstand gegen den Staat und gegen den Kapitalismus, weil erst der Kapitalismus eigentlich diese Form oder diese Zuspitzung, diese totale Form der Ausbeutung sowohl von Tieren, Menschen als auch der Umwelt, das erst überhaupt so möglich macht und der Staat als Handlanger des Kapitals, der die Interessen des Kapitals schützt und verteidigt und damit die Interessen von Tieren und Menschen und der Natur zurücksteckt oder in den Schatten steckt. Das ist so grob unsere Kritik oder weshalb wir das damit in Verbindung setzen und dagegen kämpfen. Ja. Genau, und zum Stichwort in Anarchie, so, wir wünschen uns natürlich eine Gesellschaft so ohne Gewalt und Ausbeutung und dafür wollen wir dort kämpfen und das ist eine Welt ohne Herrschaft, die wir da erreichen wollen. Vor ungefähr 1,5 Jahren ist ein Spitzel bei eurer Kampagne aufgeflogen. Wie lange hat er euch quasi begleitet? Also der Ralf Groß, so hieß er, war circa 1,5 Jahre auch bei uns mit in der Kampagne aktiv. Also das hat sich so ein bisschen entwickelt, am Anfang ein bisschen weniger und mit der Zeit war er halt immer aktiver. So. Welchen Einfluss hatte er auf die Kampagne? Also es hat sich so, der Kontakt wurde immer mehr, also er war nie so richtig fest bei uns drin. Also, dass er irgendwie regelmäßig auf Treffen war und an vielen Gruppenprozessen teilgenommen hat, das war eher weniger. Er war immer eigentlich eher ein Außenstehender, der punktuell Sachen übernommen hat. Am Anfang war das noch recht wenig, sodass er immer mal angerufen hat und gefragt hat, ob Leute, die ihn zusammen mit dem Auto zu einer Demonstration fahren wollen oder zu irgendeiner Aktion oder um einen Gerichtsprozess solidarisch zu begleiten. Etc. Da sind öfter Leute auf das Angebot eingegangen, weil es auch irgendwie praktisch und auch ein bisschen nett war. Und dann wurde es aber immer mehr, also ungefähr nach einem Jahr so losen Kontakt, hat er auch sich in Aktionsplanung beteiligt. Das war genau eine Blockade einer Schlachtfabrik, die wir geplant haben. Da war er ziemlich in der Planung mit drin, wusste alles Bescheid und wir haben diese Blockade eigentlich konspirativ geplant und das nicht offen angekündigt und auch nicht am Telefon und per E-Mail darüber gequatscht und so weiter. Aber trotzdem ist diese Blockade aufgeflogen. Wir sind zu einem Zielort gefahren und wollten die Schlachtfabrik blockieren und wurden kurz davor schon von den Bullen aufgehalten mit mehreren Hundertschaften. Also wir waren ungefähr 30 Aktivistinnen. Und dann wollten wir halt, haben uns ja verschiedene Szenarien überlegt, warum es aufgeflogen ist. Ist uns auch diverse Möglichkeiten eingefallen, woran es gelegen hätte. Ja, und dann haben wir das Gleiche, wollten wir die Aktion ein paar Monate später wiederholen. Und da ist sie dann schon wieder aufgeflogen, was uns dann schon sehr stutzig gemacht hat. Vor allem, weil wir da auch mehr Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben. Ja. Das war irgendwie so Beispiele für Aktionen, an die er sich beteiligt hat. die dann aufgeflogen sind. Aber er war auch bei einem Aktionscamp, das erste Aktionscamp, was wir gegen den Schlachthof in bei Nienburg, wo sich auch dieses Aktionscamp stattfindet, gemacht haben. Da war er auch vor Ort und hat ja, Fahrdienste gemacht, Material vorbeigebracht und so weiter. Ja. Habt ihr herausgefunden, welche Motivation bei ihm dahinter steckte, als Spitzel bei euch zu arbeiten? Naja, sicher haben wir das nicht herausgefunden, aber ich würde sagen, es ist sehr offensichtlich, dass er einfach das gegen Geld gemacht hat. Also er war eine V-Person, das wissen wir ganz sicher, vom LKA Niedersachsen. Genau, und war da im Rahmen eines Gefahrenermittlungsvorgangs, der da generell gegen militante Tierschützer, so von ihnen genannt, läuft jetzt schon länger. Ja, von denen war er eingesetzt und die setzen halt Leute ein und bezahlen die. Und wie der genau, warum er das jetzt gut findet und das andere nicht, oder ja, das wissen wir nicht. Also es gab kein Gespräch oder so mit ihm da nochmal drüber, ja. Hatte seine Tätigkeit noch weitere Konsequenzen, außer dass er dadurch zwei Blockaden verhindert hat? Also es hat natürlich hinterlässt sowas einfach bei den Leuten, die davon betroffen waren, einen emotionalen Schaden, würde ich sagen. Das ist auch kein Geheimnis, das weiß auch jeder. Ja, dass er einfach ja, mit Leuten auch befreundet war und privaten Kontakt hatte, bei Menschen zu Hause war und sowas ist natürlich irgendwie scheiße und bedarf einer sehr guten und solidarischen Aufarbeitung. Wie ist er dann letztendlich aufgeflogen? Also nachdem diese zweite Blockade im Spätsommer 2014 genau aufgeflogen ist, haben wir uns zusammengesetzt ohne Ralf Groß, genau in unseren engeren Zusammenhang. Und haben überlegt, ja, wie konnte es passieren, dass schon wieder so eine Blockade, die ziemlich konservativ geplant war, im Vorfeld aufgeflogen ist. Und ja, haben dann Punkte gesammelt und uns ist eigentlich keine wirkliche andere Möglichkeit eingefallen, als über einen Spitzel, den es nun dann reingeben könnte. Ja, und dann haben wir zusammengetragen und dann haben ja eigentlich schon ziemlich schnell Leute gesagt, ja, der Ralf Groß eigentlich... fühlen wir uns schon länger mit dem Unwohl und es gibt so ein paar Sachen, die irgendwie schwierig und komisch sind mit dem. Und ja, dann haben es eigentlich ziemlich schnell, dass wir über diese Person geredet haben und haben dann eine lange Liste gemacht, was alles irgendwie schwierig und widersprüchlich ist. Unter anderem hat er widersprüchliche Angaben zu seiner Biografie gemacht, hat irgendwie sehr komische Sachen nachgefragt. Er hat zum Beispiel, also es gab 2011, 2012 eine Reihe von Brandanschlägen an Hühnermastanlagen, wo nie eine Person dafür gefasst wurde und aber es Bekennerinnenschreiben mit eindeutigem politischen Hintergrund gab und da hat er zum Beispiel nach einem Brandanschlag einen Aktivist angerufen, am nächsten Morgen gefragt, ob er denn gut geschlafen hat und sowas. Also genau, lauter so Sachen, die sehr strange waren einfach, aber an sich erstmal noch kein Beweis oder so, aber in der Gesamtheit schon sehr viel an Verdächtigung war. Ja, und dann haben wir uns zusammengesetzt und eigentlich recherchiert über die Person. Also diese Anhaltspunkte haben uns dann ausgereicht, um zu sagen, okay, das war faul und wir sollten da irgendwie nachrecherchieren, was mit der Person, was los ist oder ob er ein Spitze sein könnte. Ja, und dann haben wir verschiedene Sachen recherchiert, irgendwie über Internetrecherche, also Social Networks, Facebook etc., sein Profil, haben ihn irgendwie zu Hause besucht und geguckt, wie er darauf reagiert und so weiter, ja. Und im Laufe und haben so ein bisschen ein paar Daten zu seiner Biografie überprüft oder mit Leuten geredet, die er angeblich kannte oder Orte, wo er angeblich früher mal unterwegs war, wo ihn immer jeweils niemand kannte. Und irgendwann haben wir dann E-Mails bekommen. Also hat uns jemand zugespielt von seinem E-Mail-Account und genau uns Screenshots von seinem Facebook-Account und das war eigentlich ja ziemlich eindeutig, dass er irgendwie uns in irgendeiner Form ausspioniert und sensible Daten an Dritte weitergibt. Also genau, vor allem Daten, also war das viel an den E-Mails, die er weiterleitet, einfach von E-Mail-Listen, wo er mit drauf war, hat er Sachen weitergelistet. geleitet und kommentiert mit Sachen hier. Die Kontaktdaten unten sind interessant und so weiter. Ja, ja, und das hat uns, ja, und in seinem Facebook-Profil waren auch Gespräche mit Freunden, wo er irgendwie abfällig über, ja, unsere politischen Inhalte hergezogen ist und sowas. Also was auch auf jeden Fall komisch war so. Ja, und dann haben wir uns überlegt, okay, was können wir noch für weitere Beweise sammeln oder wie können wir das Ganze aufdecken und auch an die Öffentlichkeit treten, und haben dann uns noch eine Sache überlegt. Und zwar haben wir ihn eine sogenannte Falle gestellt. Also wir haben ihm erzählt, dass wir irgendwie in wenigen Tagen eine Blockade wieder planen und diesmal ganz schnell und ganz kurzfristig und mit weniger Leuten und so, damit es diesmal auch wirklich klappt. Haben ihm das erzählt und haben kurze Zeit später mitbekommen, wie er am Telefon über die Blockade redet und die Daten weitergibt. Ja, und dann haben wir uns gedacht, okay, ja, das reicht alles, um ihn mit diesem Vorwurf zu konfrontieren, dass er uns ausspioniert. Und haben ihn dann eingeladen unter dem Vorwand, ein Aktionstreffen zu machen, und ja, haben ihn dann mit diesem Vorfall, mit diesem Vorwurf konfrontiert. Okay, wir haben ihn konfrontiert, das kurz zusammengefasst, das war ein sehr langes Konfrontationsgespräch, das hatte insgesamt bestimmt 5 Stunden gedauert, einschließlich noch einer längeren Autofahrt, wo er uns beweisen wollte, dass er doch kein Spitzel ist, aber dann leider alle seine Beweise nicht mehr da wohnten, wo sie wohnen sollten oder Wohnungen überhaupt nicht mehr existierten von einem Tag auf den anderen. Ja, und es war eigentlich vorher schon für uns zweifelsfrei, und dass es irgendwie so ist, und war danach, hat er uns eigentlich nur noch viel mehr Beweise geliefert. So. Und wir haben das dann ziemlich groß veröffentlicht. Das hat noch 6 Wochen gedauert, also über das NDR und mit der Taz. Die haben dann auch noch selber recherchiert und nochmal die Bestätigung gekriegt vom LKA. So. Und ja, also für uns war das keine Überraschung mehr, aber es war nochmal ganz gut, die offizielle Bestätigung. Und dann kam das sehr groß in den Medien, und ja, mittlerweile haben wir bzw. Aktivistinnen das auch schriftlich vorliegen, dass das Ganze später noch in einem Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Brandstiftung stattfand. Und nicht nur das, sondern auch eine 3-monatige Telefonüberwachung, die in den gleichen Zeitraum fiel. Genau. Und es gab dann eine Demo noch von uns, und seitdem versuchen wir, das ein bisschen weiter zu erzählen und ein bisschen Tipps zu geben, wie sich vielleicht Leute dafür schützen können. Wobei so ein bisschen das Fazit auch ist, man kann sich auch eigentlich nicht richtig dafür schützen. So, man sollte es nur im Bewusstsein haben. Ja. Abschließend vielleicht noch kurz zurück zum Aktionscamp. Gibt es da besondere Aktionen oder Termine, die ihr besonders anpreisen wollt? Ich würde auf jeden Fall das Wochenende so anpreisen, aber auch unter der Woche. Also am Wochenende, am Samstag, machen wir einen Aktionstag in Nienburg mit vielen kleinen Aktionen, wo Leute auch gerne was sich überlegen können und das noch mitbringen können, und eine Kundgebung, die groß werden soll. Ja, und unter der Woche gibt es natürlich auch was. Und dann können Leute kommen. Ja, an dem Samstag, also der 22. August, sind wir auch nicht nur in Nienburg mit einer großen Kundgebung, und auch die Rapperin Jennifer Gegenläufer wird einen Auftritt haben, und genau, diverse andere Aktionen auf dem Marktplatz finden statt, und anschließend am Nachmittag wollen wir auch noch zur Schlachtfabrik selber fahren nach Holte, also von da aus mit Autoshuttle und Bussen, und ja, unseren Protest und Widerstand dann nochmal direkt am Schlachthof-Tor quasi vorbringen und ja, da nochmal eine große Kundgebung machen. Okay, dann wünsche ich euch erstmal viel Spaß gleich hier bei dem Abend und eine entspannende Diskussion, und dann ja, eine gute Fahrt und einen guten Aufenthalt beim Camp. Und ich hoffe, es kommen viele Leute. Weitere Infos zum Aktionscamp, der Bespitzelungsgeschichte und allem, womit sich die Kampagne gegen Tierfabriken sonst noch so beschäftigt, findet ihr unter kampagne-gegen-tierfabriken.info. Der Link steht natürlich auch auf unserem Blog aradio.blogsport.de. De moment, protesta plena gent, em puja per les parets, onades de xoc contra el vent. Encara no tinc cara, tinc la testa.